digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 97 17 3. Voraussetzung: ein Facebook-Konto, paar sexy Fotos, einen FUD-Stub deines Virus, wenn du gerade keinen zur Hand hast, Mr. Three Faces verkauft welche. Fangen wir also an. Erste Stufe. Eröffne ein neues Facebook-Konto, lade ein sexy Foto hoch und fülle die Account-Daten aus. Stelle deine Datenschutzeinstellungen alle auf öffentlich. Stufe 2. Freunde finden. Suche stark bevölkerte Gruppen. Schreibe in jede etwas in der Art: ich bin neu auf Facebook, fügt mich als Freundin hinzu, ich akzeptiere jeden, und dahinter ein Grinszeichen. Hänge ein Foto deines Mädchens dran. Stufe 3. Freundschaften annehmen, vielmehr Facebook-Opfer finden. Nach deinen Gruppenpostings wirst du dich vor Freundschaftsanfragen nicht retten können. Nimm sie alle an. Fülle inzwischen dein Profil mit weiteren Fotos. Wenn du genug Freunde hast, 500 dürften fürs Erste reichen, poste einfach deinen FUD-Stub-Virus und sieh zu, wie sie ihn herunterladen und öffnen. Stufe 4. Profit. Ich rate, wenn du so 3.000 bis 4.000 Freunde hast, eine Facebook-Seite anzulegen, denn Facebook wird dich blocken, wenn du als Privatperson so viele Freunde hast. Falls Facebook dich blockt, werden sie dich nach einer Telefonnummer fragen oder dir Fotos von Personen zeigen, die du mit Namen identifizieren musst. Mach am besten Screenshots von allem, was du auf Facebook treibst, um die Gesichter den Namen zuordnen zu können. Du kannst nur beten, dass das dann immer klappt. Manchmal zeigt dir Facebook drei Gesichter und du sollst eintippen, welchen gemeinsamen Vornamen die Personen haben. Dabei kennst du die ja nicht. Wenn du an der Stelle versagst, wirst du deinen Account nie mehr freischalten können. Jetzt kannst du die Seite verkaufen, sie ist viel wert, oder du machst mit deinen Freunden alles Mögliche. Es bietet sich neben dem Trojaner auch E-Whoring oder der Account-Diebstahl. Digitales Logbuch. Name: Schönherr Maximilian. File closed.